ich morgens die Zeitung aufschlag, schlägt sie mich zurück, Tag für Tag mit ihren schrecklichen Ereignissen und ihren schlimmsten Katastrophen der Welt. Wenn ich das Radio aufdrehe und mein Weg zur Arbeit im Stau steht, höre ich nur, wie alle traurig sind, vom erwachsenen Mann bis zum kleinen Kind. Das kann's nicht sein, was ist bloß hier los, was geschieht mit dieser Welt, was tust du mit uns bloß? Wir wollen es doch besser, doch brauchen deine Kraft, damit am Schluss nicht alles zusammenkracht. So schenk uns Zuversicht und führe uns den Weg, damit Schmerz und Hass durch Freude verweht. Wir wollen uns doch besser, doch brauchen deine Kraft, damit am Schluss nicht alles zusammenkracht. Schenk uns wieder mal Frieden, wieder mal Freude und Sicherheit. Gib uns wieder mal Liebe, keine Seitenliebe. Wenn ich auf die Straße sehe oder irgendwo in ein Restaurant gehe, sehe ich diese Mimik von Trauer erfüllt den Egoismus, der wie die Luft dich umhüllt. Jeder Mensch lebt nur für sich, außer der Krieg bricht aus, verbringt die Zeit mehr auf Facebook als im eigenen Haus. Wir wollen uns doch bessern, doch brauchen deine Kraft, damit am Schluss nicht alles Seitenliebe.